Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen in dieser Weihnachtszeit. Und ich habe für Sie eine Weihnachtsgeschichte mitgebracht. Und nicht nur das, vor allem auch ein Gespräch um diese Weihnachtsgeschichte herum. Es handelt sich um eine Geschichte, die Margitta Krawczyk geschrieben hat, die auch eine wahre Geschichte ist, obwohl sie sie in schöne Form in ein Buch hineingebracht hat und sie hat sie uns vorgelesen. Und diese Geschichte, da geht es um ein geteiltes Deutschland noch, das vielleicht einige von Ihnen noch in Erinnerung haben. Vielleicht auch nicht, und wenn Sie es nicht wissen, es gab mal zwei verschiedene Deutschlands und das eine war weniger frei als das andere. Das heißt, jemand, der dort lebte, konnte nicht einfach die Verwandten im Westen besuchen. Und um diese Art von Besuch geht es in dieser schönen Weihnachtsgeschichte von Margitta Krawczyk uns vorgelesen. Danach geht es darum, in einem Gespräch die Krawczyks ein bisschen näher kennenzulernen. Damals lebte Horst noch, ihr Mann, und Margitta und ihr Mann sprachen mit uns, mit Susanne Nielsen, also mir, von dem Kulturspiegel. Und wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen beides bringen können, die Geschichte selbst und dieser schöne Nachsatz, der eben dann auch den Zusammenhang erklärt. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Zeit mit dieser Geschichte, mit dem Gespräch danach. Vielleicht kommen Ihnen dabei auch Erinnerungen oder vielleicht auch Geschichten, die Sie selber aufschreiben könnten. Und dieser Verlag, dem können Sie auch Geschichten schicken. Und ich darf mich dann gleichzeitig bei Ihnen bedanken fürs Zuhören für das ganze Jahr und vor allem, dass Sie uns die Treue halten, und bitte sagen Sie es weiter. Wir sind immer wieder für Sie da und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns schreiben, wenn Sie uns anrufen oder wenn Sie uns eine Geschichte erzählen. Das können Sie auch gerne immer. Ich bin immer mal wieder in Deutschland oder auch in den USA, vor allem in Florida, und da können wir uns immer wieder einige Geschichten erzählen, und ich treffe auch immer wieder auf sehr, sehr nette Deutsch-Amerikaner, sowohl in Amerika als auch in Deutschland, die dann mal auf den deutschen Weihnachtsmärkten Besuch machen und sich daran ganz, ganz wunderbar freuen, wie ich es auch immer wieder tue. Eine schöne Vorweihnachtszeit wünschen wir Ihnen und jetzt viel Freude bei der Geschichte Weihnachten im geteilten Deutschland von Margitta Krawczyk. Vielen Dank. Weihnachten im geteilten Deutschland von Margitta Krawczyk. Trübes Novemberwetter verhüllte die meist verfallenen Häuser und Straßen von Karl-Marx-Stadt in ein trostloses Grau. Wohnblöcke in Plattenbauweise verliehen der Stadt einen monotonen Eindruck. Das war typisch für die Städte im anderen Teil unseres Vaterlandes, der Deutschen Demokratischen Republik, DDR, die uns durch einen langen Todesstreifen mit Stacheldraht von unseren Verwandten und Freunden getrennt hatte. Im Hinterhof eines Wohnhauses aus der Kaiserzeit stand ein ehemaliges Waschhaus. Eine steile, schmale Treppe führte hinauf in zwei kleine Räume mit Dachschrägen. Es war die bescheidene Wohnung der fast 80-jährigen Ella M. Sie erhielt nur die Mindestrente von 200 Ostmark, doch sie hatte gelernt, gut zu wirtschaften, um zu überleben. In ein Haushaltsbuch trug sie sorgfältig jede Ausgabe ein, sodass ihre monatliche Planwirtschaft meist aufging und sie am Monatsende sogar noch ein paar Mark auf ihr Sparbuch einzahlen konnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg verdiente sie zu Hause als Schneiderin recht mühsam ihren Lebensunterhalt